Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im Folgenden hört ihr die Audiodokumentation einer Veranstaltung der anarchistischen Gruppe Dortmund vom 6. Februar 2025 zum Thema anarchistisches Wirtschaften. Die Veranstaltung umfasste neben dem Input durch eine Referentin auch interaktive Teile, Rollenspiele und Diskussionen. Die vorliegende Aufnahme enthält lediglich Vortragsteile sowie eine utopische Kurzgeschichte zum Kontext der Veranstaltung. Danke, dass ihr da seid, dass ihr euch interessiert. Also wie gesagt, ich spreche nur für mich. Meine Meinung stelle ich dar. Ich will das auch nicht so verstanden wissen, dass ich das jetzt so darstelle, als sei es die eine richtige Lösung für wie anarchistisches Wirtschaften funktionieren soll, sondern es sind einfach meine Ideen und ich möchte damit so ein bisschen zur Diskussion anregen. Ich bin auch keine Expertin darin, in dem Sinne, dass ich das irgendwie studiert hätte oder so. Ich habe einfach mich ein bisschen darüber informiert und ich finde, wir dürfen uns alle darüber austauschen, über das Thema. Ja, was habe ich vor? Also in dem ersten Teil würde ich erst so ein bisschen drüber reden, welche Begriffe da so vorkommen, was die Motivation dahinter ist und dann überlegen, wie anarchistisches Wirtschaften auf einer lokalen Ebene funktionieren könnte. Dann können wir, wenn ihr Lust dazu habt, so ein bisschen interaktiv Szenarien, die ich mir überlegt habe, in Bezug zu lokalem Wirtschaften durchspielen, diskutieren oder vielleicht sogar als Rollenspiel, wenn ihr Lust habt. Und dann im zweiten Teil wird es über Strukturen gehen, die über die lokale Ebene hinausgehen, welche Möglichkeiten es da gibt und dann auch nochmal die Möglichkeit, dass ich eine Geschichte dazu vorlese und oder auch wieder nochmal interaktiv Szenarien durchspielen. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Ansonsten haben wir danach auch noch die Möglichkeit, zusammen zu diskutieren. Wenn das erstmal so okay ist, dann würde ich weitermachen. Genau. Also was verstehe ich unter Anarchie? Eben kam gerade schon so ein Mensch random rein und meinte, Anarchie ist eher sowas Grobmotorisches. Ich verstehe unter Anarchie eben nicht so Chaos-Dinge, sondern eine selbstgegebene Ordnung ohne Herrschaft. Und für mich ist auch immer wichtig, dass sowohl Freiheit und auch Solidarität darin vorkommt. Wenn eins von beiden fehlt, dann finde ich das eher so ein bisschen seltsam meistens. Wichtig ist mir auch, dass Menschen, die von irgendwas betroffen sind, mitentscheiden können und dass es ein Nebeneinander unterschiedlicher Ansätze geben kann. Falls ihr noch irgendwie wissen wollt, aus welcher anarchistischen Ecke ich komme, ich sehe mich eher so in der anarcho-kommunistischen Ecke. Also in Bezug auf Wirtschaft wird sich das jetzt, glaube ich, noch rausstellen so im Laufe des Vortrags. Also wichtig ist mir da, dass es nach Bedürfnissen verteilt wird. Ich stelle mir jetzt ohne Markt, ohne Geld vor, so in die Richtung grob. Wenn nachher noch Fragen dazu offen sind, können wir das vielleicht nochmal diskutieren. Dann ist okay? Was verstehe ich unter Wirtschaft? Also Wirtschaft war für mich, wenn ich so als Jugendliche irgendwie eine Zeitung aufgeklappt habe und die Wirtschaftsseite gesehen habe, eher so ein Ekelthema erstmal, weil ich dachte, es geht darum, wie Leute reich werden und irgendwie überhaupt nicht auf Ungerechtigkeiten zu gucken. Was da aber passiert ist, dass sich das Wirtschaftssystem, was wir jetzt gerade haben, Kapitalismus, quasi mit Wirtschaft verwechselt habe. Aber es gibt ja andere Arten, Wirtschaft zu organisieren, die nicht Kapitalismus sind und hoffentlich auch bessere. Und Markt ist halt auch nur ein Werkzeug, um Wirtschaft zu organisieren, muss ja nicht das einzige sein. Unter Wirtschaft, ich benutze es gleichbedeutend mit Ökonomie, verstehe ich die Organisation von Produktion und Verteilung. Und das ist ja was, was uns alle irgendwie betrifft, zumindest ein Stück weit in dem Bereich, in dem wir uns so bewegen. Und deshalb würde ich sagen, können wir auch alle mitentscheiden und uns drüber austauschen, wie das am besten funktionieren könnte. Ja, warum habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Ich hatte so einen Eindruck, dass so von der anarchistischen Utopie oder anarchistischen Gesellschaften, wie die funktionieren könnten, mir schon relativ viele Bereiche relativ klar waren. Also zum Beispiel, wie wir mit jungen Menschen umgehen wollen, Menschen, die Unterstützung brauchen, dass wir keine Gefängnisse wollen, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Konflikte lösen. Aber so mit Wirtschaft fand ich das noch relativ unklar. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch weil ich den Eindruck hatte, dass wenn ich das klarer habe, ich vielleicht andere Leute eher überzeugen kann und dass mir das auch so ein bisschen Orientierung geben könnte in meinem politischen Handeln mit was möchte ich umsetzen, also auch präfigurativ so vorwegnehmen, zu überlegen, was kann ich jetzt tun, was vielleicht irgendwie so Strukturen von anarchistischem Wirtschaften schon mit vorwegnimmt. Das geht natürlich nur so ein Stück weit, weil wir haben Kapitalismus und dann gibt's Widersprüche damit und an den Widersprüchen sollten wir versuchen, nicht kaputt zu gehen. Aber so ein Stück weit das mitzudenken, das, wo wir hinwollen, finde ich zumindest hilfreich. Genau, und dann finde ich es auch wichtig, sich zu überlegen, wenn denn jetzt irgendwann ein gesellschaftlicher Umbruch, Revolution kommt, sind wir denn dann irgendwie vorbereitet? Also wie würde dann in so einer Umbruchssituation und auch danach anarchistisches Wirtschaften aussehen? Also wissen wir, was wir dann tun wollen sozusagen? Denn wenn es tatsächlich so eine Situation gibt und es alles unklar ist, dann kann es auch total schnell zu Versorgungsengpässen kommen. Deshalb denke ich, ist es auch wichtig, das einfach vorher durchzudenken sozusagen. Dazu habe ich eine Publikation gefunden, eine anarcho-syndikalistische Publikation von 1934, in der drin steht, was der revolutionäre Arbeiter zu tun und zu unterlassen hätte. Und da ist auch ein Teil über Wirtschaft, den lese ich jetzt einmal kurz vor. Was ArbeiterInnen zu tun haben. Sie kümmern sich um die Angelegenheiten ihres Betriebs und ihres Industriezweiges und bilden sich volkswirtschaftlich, um einmal in der Lage zu sein, an der Übernahme des Betriebs durch die ArbeiterInnen und der sozialistischen Reorganisation der Güterverteilung aktiv teilnehmen zu können. Also da ist auch diese Idee mit dem Vorbereitetsein. Okay, wie könnte denn so eine anarchistische Wirtschaft aussehen? Da habe ich mir so ein paar Werte notiert, Werte jetzt nicht irgendwie so als Vorschrift oder so, sondern mehr auch als Orientierung. Und da wieder die Freiheit und die Solidarität. Bei Solidarität ist mir in Bezug auf Wirtschaft wichtig, dass alle nach ihren Möglichkeiten sich einbringen und alle nach ihren Bedürfnissen das bekommen, was sie brauchen. Und daraus folgt für mich, dass es eben nicht mit Lohn und Geld funktionieren kann, weil es ja nicht darum geht, wer viel, wie viel Geld oder Lohn zur Verfügung hat, sondern wer was braucht. Unter Freiheit verstehe ich in dem Zusammenhang nicht nur den Abbau von Herrschaftsstrukturen, sondern auch eine gewisse Sicherheit, dass meine Bedürfnisse heute und auch morgen noch erfüllt werden. Denn wenn ich jetzt nicht sicher weiß, dass ich morgen auch noch was zu essen haben werde, dann müsste ich jetzt vielleicht losrennen und irgendwie mir schon mal was organisieren. Also dann kann ich nicht die Freiheit genießen, jetzt entspannt das zu tun, was ich machen möchte. Also meiner Meinung nach braucht es eine gewisse Verlässlichkeit, so ein gewisses sich darauf einlassen können, dass eine gewisse Planungssicherheit da ist, dass Vereinbarungen eingehalten werden. Jetzt werden vielleicht ein paar Leute sagen, boah, das hört sich gar nicht so nach Freiheit an, das hört sich eher nach einer disziplinierten kommunistischen Zwangsorganisation an. Aber das ist auch was, wo wir gerne später noch drüber diskutieren können, so auf dieser Werteebene. Was stellen wir uns eigentlich vor, wie das aussehen könnte in Bezug auf Wirtschaft? Jetzt kommen wir zur lokalen Ebene. Vielleicht kennt ihr das Buch Bolo Bolo von PM. Da ist ein Bolo so eine Gemeinschaft, also ungefähr das, was ich mir unter lokaler Ebene vorstelle. Das kann jetzt hier so ein Häuserblock auf diesem Bildchen sein, es kann ein Dorf auf dem Land sein, was auch immer. Also es ist eigentlich egal, wo und wie das strukturiert ist. Es kann irgendwie quasi so einen inhaltlichen Zusammenhalt geben, irgendwas, was die Menschen dort verbindet, irgendein gemeinsames Ziel oder irgendwas, womit sie sich beschäftigen oder irgendeine bestimmte Kultur oder irgendwas, muss aber nicht. Auf wirtschaftlicher Ebene ist interessant, dass die Menschen direkt miteinander kommunizieren können, dass sie direkt Verständnis dafür aufbringen können, was die Bedürfnisse von den anderen sind, Konflikte von Mensch zu Mensch klären und so weiter. Ich hatte mich im Internet mit einem Mensch ausgetauscht, der meinte, mit den Bedürfnissen und so lokal irgendwie anzufangen, über Ökonomie nachzudenken, das würde gar nicht funktionieren, weil Bedürfnisse sind ja viel zu subjektiv. Dem habe ich dann entgegnet, dass das ja gerade das Gute eigentlich ist, dass von den Bedürfnissen auszugehen, die subjektiv sind. Also das ist für mich was Zentrales am Anarchismus, dass das im Mittelpunkt steht. Und in Bezug auf, das ist zu komplex, das funktioniert nicht, da würde ich sagen, das funktioniert eben genau durch diese von unten nach oben Organisation, die ja auch typisch für Anarchismus ist. Also dadurch, dass von unten nach oben organisiert wird, wird ganz viel Komplexität in der lokalen Gemeinschaft schon weggesaugt sozusagen. Nicht weggesaugt im Sinne von ignoriert, sondern tatsächlich auf der Ebene kann man mit der Komplexität gut umgehen und die Bedürfnisse erfüllen. Ich fange nicht mit der lokalen Ebene an, weil ich irgendwie so ein Fan von lokalen Subsistenzgemeinschaften wäre, gar nicht, sondern weil ich das einfacher finde, auch auf der Ebene erstmal vorzustellen, wie kann das funktionieren ohne Geld und nach Bedürfnissen und eben weil es diese Idee von unten nach oben einfach nahelegt, so anzufangen. Das heißt, wenn wir jetzt über diese Ebene nachdenken, ist es macht es Sinn, irgendwie mal sich diese Komplexitäten, die es drumherum gibt, mit Lieferketten oder was auch immer, erstmal wegzudenken und vielleicht an Beispiele zu denken, die auf lokaler Ebene ganz gut funktionieren, wie zum Beispiel ganz viele Care-Tätigkeiten oder vielleicht auch sowas wie eine Bäckerei, ein bisschen Gemüseanbau. Diese Beispiele funktionieren da ganz gut. Wie könnte das jetzt organisiert sein auf der lokalen Ebene? Ich kann mir da beispielsweise drei Organisationstypen vorstellen. Zum einen die Konsumentinnenräte. Das wäre zum Beispiel so ein Häuserblock, wo Menschen zusammenkommen oder vielleicht auch nur ein Haus, wenn es ein großes ist, um sich auszutauschen über, was sind denn ihre Bedürfnisse, was brauchen sie eigentlich? Der zweite Typ wären ProduzentInnen-Kollektive, wo Menschen zusammenkommen und also nach ihren Tätigkeiten quasi, je nachdem, wo du tätig sein bist oder wie du tätig sein willst auch, tust du dich mit anderen Menschen zusammen und dort wird eben überlegt, was können wir beitragen, was sind unsere Fähigkeiten, unsere Kapazitäten, was können wir beitragen. Und falls diese beiden Sachen zusammen sich nicht irgendwie zurechtruckeln sozusagen, falls da Konflikte entstehen, dann kann es nach Bedarf ein Koordinationskomitee geben, das dann die Informationen von Konsumentinnen, Produzentinnen aufarbeitet, ein bisschen darstellt, wo die Unterschiede liegen, Möglichkeiten darstellt, wie das zusammengebracht werden kann, bei Konflikten vermittelt und so weiter. Also mehr so eine moderierende, mediierende Funktion und nicht irgendwie eine Entscheidungsfunktion. Die Entscheidung trifft letztendlich die Betroffenen, also die Gemeinschaft zusammen. Die können dann nach den Entscheidungsvorschlägen des Koordinationskomitees sagen, das geht für uns nicht, da diskutieren wir weiter oder dann irgendeinen Vorschlag vielleicht auch annehmen. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie voll komplex an oder so. Ich denke aber, dass sich das sozusagen einspielt, dass nicht andauernd irgendwas Neues beschlossen werden muss, weil vieles auch einfach gleich bleibt. Und jeder Mensch muss hier auch nicht überall mit dabei sein in allen möglichen von diesen Räten. Also vielleicht ist Mensch dann in zwei von den Räten mit drin oder so. Ich hatte das mal an dem Beispiel Putzen so durchgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das von hinten lesen könnt, gerade so. Also da wären jetzt Mauszeiger hier nach Haus irgendwie die Sauberkeitskonsumentinnen und so, die festlegen würden, was brauchen wir eigentlich an Sauberkeit? Also wie sauber wollen wir es haben? Was muss bei uns wie oft irgendwie gesäubert werden? Ach so, und die unterhalten sich auch nur deshalb drüber, weil es eben nicht von alleine funktioniert hat. Also die haben festgestellt, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Putzen, ein bisschen mehr Sauberkeit. Es gibt aber nicht so viele Leute, die gerade Lust dazu haben. Und deshalb haben sie überhaupt diesen Prozess sozusagen gestartet, darüber zu reden. Und ein Putzkoordinationskomitee ins Leben gerufen. Dann wurde vielleicht angeregt, dass Leute sich möglichst alle Leute in Putzkollektiven zusammentun, je nachdem, was sie denn, wie sie denn gerne tätig sein wollen, was sie gerne machen an Putztätigkeiten. und da eben dann sagen, was können sie beitragen, was können sie tun. Soll ich einen Moment Pause machen? Oder? Okay. Dann kann das Koordinationskomitee gucken, wie passt das zusammen, ein paar Vorschläge vorbereiten, dann können die diskutieren, dann kommen vielleicht noch andere Ideen auf. Am Ende kann das Putzkoordinationskomitee einen Vorschlag ausarbeiten. Die Gemeinschaft kann natürlich nochmal sagen, nee, geht gar nicht für uns oder ist okay. Und wenn das dann so angenommen ist, dann gilt dieser Putzplan erstmal hoffentlich halbwegs lange, sodass sie nicht nächste Woche wieder drüber reden müssen. Genau, aber das wäre so die Idee. Und das wäre jetzt auch erstmal der Teil zur lokalen Ebene. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dass wir da interaktiv in kleinen Gruppen drüber reden. Ihr könntet das so ein bisschen als Rollenspiel sehen oder einfach nur so drüber reden. Ich würde einmal die drei Szenarien vorlesen und dann könnt ihr nochmal überlegen, ob ihr überhaupt dazu Lust habt. Ansonsten auch nicht schlimm, also alles freiwillig. Wir können auch einfach weitermachen. Also das erste Szenario. Eine Person aus dem Kollektiv beteiligt sich seit einiger Zeit nicht mehr an den anfallenden Aufgaben. Was nun? Vielleicht will eine Person diese Rolle spielen, vielleicht kommt die Person aber auch nicht zum Treffen. Kurz nach der Revolution, ihr habt einen Betrieb übernommen. Ein Teil der alten Besatzung ist noch da, neue Leute sind hinzugekommen. Wie gestaltet ihr den Betrieb und eure Organisation um, damit die Arbeit angenehmer wird? Spielt das neu gegründete Produktionskollektiv, bestehend aus alter Besatzung und neuen Leuten? Und das dritte Szenario ist, es gibt mehr Bedarf an eurem Produkt-Service, als ihr leisten könnt. Was nun? Spielt ein Konfliktgespräch zwischen Konsumentinnenrat, eurem Produktionskollektiv und optional einem Koordinationskomitee? Okay, gut. Dann würde ich trotzdem jetzt erstmal davon ausgehen. Zettelstapel. Falscher Zettelstapel hier. Dass die lokale Ebene läuft, das voll gut organisiert ist jetzt. Und dann können wir zur überlokalen Ebene weitergehen. Okay. Was würde ich verstehen unter überlokalen Strukturen? Das kann erstmal so alles Mögliche sein. Also das kann irgendwie eine regionale Vernetzung von mehreren Gemeinschaften sein. Es kann irgendwie eine Föderation sein oder es können auch irgendwelche Gremien zu Spezialthemen sein, vielleicht sogar planetare Gremien, die sich zum Beispiel mit Klimakatastrophe und wie kann Mensch damit umgehen beschäftigen. Also es kann alles Mögliche an Organisationen erstmal sein. Ich finde es sinnvoll, wenn was auch immer es ist, einen bestimmten Zweck hat und wenn das dann auch dynamisch entstehen und wieder verschwinden kann, wenn der Zweck sich geändert hat. Und dass eben so ein bisschen ein Blick dafür ist, dass keine Herrschaftsstrukturen entstehen. Dann ist vielleicht erstmal so die Frage, brauchen wir das überhaupt? Wollen wir überhaupt überlokale Strukturen haben? Weil dann wird es unpersönlich, dann lassen sich Konflikte nicht mehr von Mensch zu Mensch klären. Die Gefahr der Herrschaftsstrukturen besteht auf jeden Fall, auch dass es eine Technokratie oder Bürokratie wird. Ich würde aber sagen, es ist trotzdem gut, überlokale Strukturen zu haben. Ich zumindest mag gern irgendwie so ein paar Technikgeräte, Internet, aber auch medizinische Versorgung. All das sind Dinge, die in so einer isolierten Selbstversorgungsgemeinschaft schwer realisierbar sind. Dann ist ein weiterer Vorteil, finde ich, dass überlokale Strukturen ermöglichen, so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken, zu sehen, gibt es vielleicht noch irgendwie Ungerechtigkeiten, bestimmt gibt es die noch und wie lassen die sich abbauen. Außerdem stärkt es die Widerstandsfähigkeit, in Katastrophenfällen vernetzt zu sein. Und manche Fragen wie Klimaumbruch, die sind einfach auf einer Ebene relevant. Da sind mehr Leute von betroffen als nur die Lokalen, sodass es irgendwie Sinn ergibt, da auch mit mehr Leuten drüber zu reden. Jetzt kommen wir wieder zu Solidarität und Freiheit. Was ist auf der Ebene wichtig? Ich finde Solidarität, da geht es um den Abbau der Ungleichverteilung und auch so ein bisschen mitzudenken, die zukünftigen Lebewesen, sind für die noch Ressourcen übrig? Was können wir tun, dass die auch noch ein gutes Leben haben können? Bei Freiheit geht es auf jeden Fall darum, die Herrschaftsstrukturen zu erkennen und zu vermeiden, die Dinge so dezentral wie möglich zu organisieren, also nicht mehr Leute hinzunehmen, als davon betroffen sind. Keine Staaten, keine Grenzen und die Strukturen, die notwendig erscheinen, für welchen Zweck auch immer, bei denen finde ich es wichtig, dass die transparent und dynamisch sind. Dann finde ich, ist es bei anarchistischen Ideen auch immer wichtig, dass es ein vielfältiges Nebeneinander gibt. Also auch beispielsweise in der gleichen geografischen Region könnten theoretisch verschiedene Gemeinschaften mit verschiedenen Wirtschaftskonzepten nebeneinander existieren. Also eine Gemeinschaft, die beispielsweise sagt, bei uns gibt es keinen Lohn, kein Geld, kein Markt. Wir verteilen nach Bedürfnissen und in der Nachbargemeinschaft gibt es aber vielleicht einen Lohn, vielleicht gibt es ein Grundeinkommen und einen Markt. Und dann ist so ein bisschen die spannende Frage, wie interagieren die wirtschaftlich? Also gibt es Kooperationen bei der Produktion und wie wird verteilt? Gibt es dann bei der Verteilung zwischen den Gemeinschaften dann doch wieder Tauschlogik oder gibt es irgendwelche Vereinbarungen, dass Dinge bereitgestellt werden ohne Tauschlogik? Wie kann es funktionieren? Da gibt es natürlich keine fertigen Antworten, aber finde ich auch eine spannende Frage, die wir diskutieren können. Dazu will ich noch sagen, dass in der Praxis, also wenn man jetzt zum Beispiel Spanien 1936 bis 39 betrachtet, tendenziell eher so Mischformen da sind. Also dass es dann in der Realität irgendwie teilweise nach Bedürfnis verteiltweise, teilweise aber dann doch irgendwie Markt mit existiert und dass sich das so ein bisschen vermischt in der Praxis. Ich werde trotzdem jetzt so im Folgenden eher die Konzepte so isoliert betrachten. Nicht, weil ich irgendwie sagen will, das muss dogmatisch so auf die eine oder andere Weise sein. Also in der Praxis würde ich auch Mischformen auf jeden Fall unterstützen. Ich finde es aber wichtig, um die Gedanken dazu zu strukturieren, das so ein bisschen getrennt zu betrachten und zu schauen, wo sind die Vor- und Nachteile von den einzelnen Konzepten. Und bei der Verteilung, welche Möglichkeiten sehe ich da? Ich habe da jetzt mal vier notiert. Also die erste wäre zu sagen, nee, wir wollen gar keine überlokalen Strukturen, machen nur diese regionalen oder lokalen Selbstversorgungsgemeinschaften. Die zweite Möglichkeit wäre, dass der Markt entscheidet. Natürlich ist der Markt jetzt nicht irgend so ein ominöses Wesen, der selbst entscheidet, sondern es wären dann Menschen, die die Informationen vom Markt nutzen und dann irgendwelche Tauschlogik-Dinge damit tun. Die dritte Möglichkeit, das wäre, dass föderierte Räte entscheiden. Also das stelle ich mir so ähnlich vor wie die Koordinationskomitees auf der lokalen Ebene, die je nach dem, was es zu entscheiden gibt, zusammenkommen und dann Bedürfnisse und so weiter mitbedenken und dann entscheiden, sodass die Betroffenen noch Einspruch erheben können. Und die vierte Möglichkeit wäre, dass die Produzierenden selbst, also die, die in den Kollektiven irgendwas herstellen oder eine Dienstleistung bereitstellen, dass die entscheiden, wem das zur Verfügung gestellt wird. Habt ihr Lust, ein kurzes Stimmungsbild dazu zu machen? Das ist natürlich jetzt keine Mehrheitsentscheidung, mit der wir das Schicksal der zukünftigen anarchistischen Gesellschaften bestimmen werden. Aber wenn ihr Lust habt, könnten wir einmal so mit Handzeichen. Hat da irgendjemand Widerstände dagegen? Ihr seht nicht so begeistert aus. Nee, wir können auch einfach weitermachen. Ich hatte vor einer Weile mal eine Umfrage in Social Media gemacht, nicht repräsentativ und auch nicht mit vielen Menschen. Da waren die meisten Leute tendenziell für die föderierten Räte. Ein paar haben auch gesagt, 20%, dass die Produzierenden entscheiden. Und ich würde auf diese Option jetzt gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen. Außer auf die erste Option, die Option mit den isolierten Selbstversorgungsgemeinschaften. Also die können meiner Meinung nach existieren. Also auf diesem Bild könnten ja da auch einfach Selbstversorgungsgemeinschaften nebendran existieren und sich nicht vernetzen. Alles okay. Ich kann mir das nur nicht vorstellen als eine Option für größere Regionen oder gar den ganzen Planeten, da das meiner Meinung nach nicht möglich ist, mit reiner Selbstversorgung die Anzahl der Menschen, die jetzt auf dem Planeten leben, zu ernähren. Dann würde ich jetzt mit der Marktoption anfangen. Und damit meine ich jetzt nicht Markt, wie wir es jetzt im Kapitalismus kennen, mit krasser Ausbeutung oder so, sondern schon Marktkonzepte, wie sie in sozialistischen, anarchistischen Theorien mit auftauchen. Früher wurde gesagt, dass der Markt das einzige verfügbare Werkzeug ist, mit dem man dezentral Bedürfnisse erfassen kann. Dezentral hört sich ja erstmal gut an, so aus anarchistischer Perspektive. Heutzutage würde ich aber sagen, dass es nicht das einzige Werkzeug ist, dass wir mit Internet und so weiter andere Möglichkeiten haben, um dezentral Bedürfnisse und Ressourcen zu erfassen. Einen weiteren Nachteil beim Markt sehe ich, dass die Kommunikation, die ja über den Preis stattfindet, ziemlich indirekt und auch verzerrt ist häufig. Und dass die Informationen auf eben diesen einen Wert, den Preis, reduziert werden. Also sowas wie sind die Produktionsbedingungen oder wie klimaschädlich ist das, was da hergestellt wird, wird meistens absichtlich eher nicht kommuniziert. Anarchistische Theorien, wo das auftaucht, ist der Kollektivismus. Da ist es so, dass die Produktionsmittel Gemeinschaftsbesitz sind, dass die Leute, die arbeiten in Kollektiven, aber schon Lohn bekommen und die Dinge auch dann verkauft werden über einen Markt. Mit Lohn habe ich auch so ein paar Bauchschmerzen. Ich denke, es gibt nicht den gerechten Lohn. Also egal, nach welcher Logik wir Lohn verteilen würden, ob nach wie viel hast du produziert oder wie doll hast du dich angestrengt, das ist irgendwie immer ungerecht. Es ist auch eine externe Motivation, vielleicht sogar ein Zwang, wenn irgendwie Menschen sonst nichts zum Leben haben. Und dann braucht es ja irgendwie noch diese Entscheidung, was ist jetzt eigentlich eine Tätigkeit, für die Mensch Lohn bekommt und was nicht. Also heute ist es so, dass 40% der Arbeiten nicht entlohnt sind, meistens die Care-Arbeiten. Das ist ja auch irgendwie eine Form von Nicht-Wertschätzen einer Tätigkeit, dann diese Grenze ziehen zu müssen, dass es entlohnt und dass es nicht entlohnt. Und dann gibt's eine weitere Abgrenzung, wenn man in Lohn denkt, dann ist ja ein Mensch, der Lohn bekommt, quasi so ein Normmensch. Und Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht in der Art und Weise tätig sein können, um in diesen Arbeitslohn reinzufallen oder nicht schnell genug, nicht gut genug, wie auch immer, für die gibt's dann Ausnahmeregelungen wie irgendwie solidarische Zahlungen oder so. Und das finde ich ganz schön ausgrenzend, fast schon ableistisch, dieses Denkmuster. Häufig gibt's bei der Idee mit Markt, um das so ein bisschen solidarischer zu machen, die Idee zu sagen, sowas wie Grundbedürfnisse, die sind auf jeden Fall erfüllt. Für alles darüber hinausgehende kannst du dann auf dem Markt irgendwas kaufen. Und da finde ich so ein bisschen seltsam diese Unterscheidung. Also wer legt es eigentlich fest, was Grundbedürfnisse und was darüber hinausgehende Luxusbedürfnisse sind? Das finde ich auch seltsam daran. Dann kommen wir zu der Idee, dass die Produzierenden entscheiden. Das hört sich vielleicht auch erstmal ganz gut an, so Betrieb übernehmen, Selbstorganisation und dann selbst entscheiden, was passiert. Die Bedenken, die ich damit habe, dass es gerade in Bereichen, wo es um kritische Infrastruktur geht, also zum Beispiel irgendwie Abbau von knappen Ressourcen, Internetknoten, Strom-Wasser-Versorgung, Krankenhäuser, dass wenn Leuten da irgendwie entscheiden können, wem sie ihre Produkte, Dienstleistungen zur Verfügung stellen, dass dann auch irgendwie so ein Machtgefüge da ist, dass es schnell zu Vetternwirtschaft kommt. Und dass Menschen vielleicht um ihre Bedürfnisse kämpfen müssen. Also jetzt nur ein Beispiel. Sagen wir, ich brauche eine Abtreibung, ich gehe ins Krankenhaus und sage, ich hätte gerne eine Abtreibung. Die Leute sagen, nee, heute nicht, heute finden wir das moralisch nicht gut. Dann ist es schon irgendwie auch eine krasse Situation, dann dafür kämpfen zu müssen. Und meiner Meinung nach sollte es möglich sein, dass die von etwas betroffen sind, mitentscheiden können. Und in dem Fall wäre es ja so, dass die betroffene Person, die da hinkommt, nicht mitentscheiden kann, weil die Produzierenden entscheiden. Das kommt auch vor in so Ideen wie Kollektivismus, weil die Leute in dem Betrieb ja dann verkaufen und entscheiden, an wen sie verkaufen. Das gibt's aber auch in Theorien ohne Markt, Lohn, Geld, wie zum Beispiel die Commons-Theorie, wo in den Commons entschieden wird, mit wem sie kooperieren wollen, also an wen sie was abgeben im Sinne von irgendeiner Kooperationsvereinbarung. Jetzt kommen wir zu den föderierten Räten, die sehe ich, wie gesagt, ähnlich wie die Koordinationskomitees, dass sie eher so eine koordinierende Funktion haben, dass sie Informationen aufbereiten und daraus versuchen, irgendeinen Entscheidungsvorschlag zu entwickeln, gegen den Mensch dann aber noch Widerspruch erheben könnte. Eine Vorstellung davon wäre, die so ein bisschen veraltet ist, dass die dann so einen Fünfjahresplan entwickeln, sich vielleicht alle 5 Jahre in der Schweiz treffen, um einen Plan auszuarbeiten. Aber so ist es, glaube ich, heutzutage nicht mehr notwendig, denn wir können ja mit Echtzeitkommunikation auch schneller irgendwie Entscheidungen treffen, schneller zusammenkommen und dynamischer, je nach Zweck. Es ist, denke ich, trotzdem noch gut, je nach Inhalt, um den es geht, teilweise langfristige Entscheidungen zu fällen, um auch so eine langfristige Planungssicherheit zu haben. Das sehe ich so in dem Bereich von anarchistischen Kommunismus, so zumindest wie ich ihn verstehe. Okay, dann noch eine letzte Frage. Viele Leute, wenn sie hören, keinen Markt, kein Geld, fragen dann, aber mit irgendwas muss man doch rechnen, gerade wenn Dinge knapp sind, dann muss man doch irgend so eine zentrale Einheit haben, mit der man rechnen können. Irgendeinen Marktpreis, Planpreis oder wenigstens die Arbeitsstunden. Ich würde sagen, das braucht's nicht. Es reicht, wenn wir relevante Kennzahlen haben. Also gucken, was ist eigentlich das Knappe? Sagen wir, Wasser ist knapp, dann schreiben wir vielleicht am besten überall drauf, wie viel Wasserverbrauch da mit drin ist. Oder es können auch verschiedene Kennzahlen dann gleichzeitig sein, die irgendwo transparent gemacht werden, je nach Anwendungsfall. Und vielleicht muss auch nicht jeder Mensch sich mit all diesen Kennzahlen beschäftigen, sondern vielleicht eher die Koordinationskomitees. Wichtig ist, dass es Transparenz gibt über den Verbrauch von irgendwas Knappem, auch um das reduzieren zu können. Vielleicht gibt es dann Empfehlungen zur Reduktion. Vielleicht können Konflikte dazu geklärt werden und im schlimmsten Fall auch Kontingente, wie das halbwegs gerecht verteilt werden kann. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass es um die Bedürfnisse von den Menschen geht, danach verteilt wird und nicht danach, wer wie viel Zahlungsmittel zur Verfügung hat. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel dazu erzählt und ich frage mich dann an der Stelle immer, ist es jetzt irgendwie besser vorstellbar geworden, wie anarchistisches Wirtschaften funktionieren kann? Ist vielleicht auch vorstellbar, dass es besser als Kapitalismus funktioniert? Und was fehlt noch dazu? Dann habe ich so Fragensammlungen mit Antworten geschrieben, können die helfen? Kann es irgendwie helfen, sich so Organisationstheorie anzugucken wie Biokybernetik oder helfen Simulationen oder irgendwelche Tabellen mit Tools? Was kann denn bloß helfen? Wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr mir auch gerne sagen. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben, eine kurze Geschichte, mit, um so ein bisschen die Vorstellungskraft davon anzuregen, wie es funktionieren könnte. Die könnte ich jetzt noch vorlesen, wenn ihr Lust habt. Oder wir können auch direkt weitermachen mit Diskussionen. Geschichte? Okay. Auch 20 Jahre nach der Revolution und dem Beginn ernsthafter Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe gab es in der Region, in der Bo wohnte, zu hohe Temperaturen und zunehmenden Wassermangel. Die regionale Versammlung von Delegierten hatte Trinkwasser als knappes Gut eingestuft und empfohlen, den Verbrauch besser statistisch zu erfassen und zu reduzieren, sowie ein dafür zuständiges Trinkwasserkoordinationskomitee mit festgelegtem Handlungsspielraum zu bilden. Die Bewohnenden der Region hatten diesen Maßnahmen nach einigen Diskussionen und Verbesserungen in großem Konsens zugestimmt. Selbstverständlich konnte das Komitee jederzeit aufgelöst werden, wenn es sich nicht an die Vereinbarungen halten würde oder die Bedingungen sich geändert hätten. Bo war in das neue Komitee einberufen worden und hatte Lust auf die organisatorische Herausforderung. Wasserzähler an Hausverteilerrohren waren, wo nötig, instand gesetzt und beim Arbeitskoordinationskomitee nach monatlicher Ablesung gefragt worden. Es hatte sich lange kein Mensch mehr um die Wasserzähler gekümmert. Schließlich war Wasser wie alles andere grundsätzlich frei zugänglich und die Verbrauchsmessung daher zunächst irrelevant. die Diskussion des Themas in der Öffentlichkeit, die Transparenz des Verbrauchs und auch sozialer Druck spielten bei der Verbrauchsreduzierung eine Rolle. In einigen Fällen von MehrverbraucherInnen hatten Bo und KollegInnen das Konfliktkomitee hinzugezogen, um mit allen Beteiligten Vereinbarungen zur Reduktion des Verbrauchs zu finden. Gemeinsames Ziel war es, durch unterschiedliche Maßnahmen den Trinkwasserverbrauch so zu reduzieren, dass nicht von der gewöhnlichen Nachbedarfverteilung auf rationierte Verteilung umgestellt werden müsste, was viel nerviger wäre. Regenrückhaltebecken und Entsiegelungen lagen im Bereich des Handlungsspielraums des Komitees, der keine weiteren Entscheidungen brauchte. Sie wurden trotzdem mit etwas Vorlauf öffentlich angekündigt, sodass alle den Prozess stoppen konnten. Das kam immer mal wieder vor, war aber nicht weiter schlimm, da dann in einem gemeinsamen Gespräch Lösungen gefunden werden konnten. Maßnahmen wie Regenwassersammel- oder Abwasseraufbereitungsanlagen, die zeit- oder materialintensiver waren, brauchten vor der Umsetzung eine breite Zustimmung aller in der betroffenen Region. Da wegen begrenzter Zeit- und Energieressourcen sowie anderer knapper Ressourcen wie Kupfer und Zinn nicht alle baulichen Ideen umsetzbar waren, hatte es eine unabhängige wissenschaftliche Analyse sowie eine öffentliche Diskussion in unterschiedlichen Medien über die verschiedenen Optionen gegeben. Nach kurzer Zeit gab es einen breiten Konsens für die Kombination von einigen wassersparenden Tröpfchenbewässerungsanlagen für die landwirtschaftliche Produktion sowie zahlreichen dezentralen Regenwassersammelsystemen, wovon das Wasser wieder gemeinschaftlich genutzt werden würde. Die Idee der überregionalen Wasserversorgungsleitung fand nicht genügend Zustimmung, da die Wetterdaten der vergangenen Jahre zeigten, dass es äußerst selten zu Situationen gekommen war, in denen benachbarte Regionen wesentlich mehr oder weniger Trinkwasser zur Verfügung hatten als diese und ein Ausgleich sinnvoll gewesen wäre. Sie wollten diese Option jedoch in einigen Jahren noch einmal auf überregionaler Ebene diskutieren, da sie in Katastrophensituationen mehr Versorgungssicherheit bieten könnte. Für die vereinbarten Maßnahmen notwendige Materialien wurden, sofern sie als knapp eingestuft waren und deshalb statistisch erfasst wurden, von dem Kontingent der Region abgezogen. Das Zinn beispielsweise, das für die Regenwassersammlung benötigt wurde, war knapp und es hatte vor 5 Jahren eine planetare Vereinbarung im Sinne der Generationengerechtigkeit gegeben, die den Pro-Person- und Jahrverbrauch beschränkte, wodurch sich für jede Region entsprechend der BewohnerInnenzahl ein Jahreskontingent ergab. Der Verbrauch aller Regionen war im Internet einsehbar. Es gab bei Überschreitung des Verbrauchs keine Strafen, jedoch einen kleinen öffentlichen Skandal, jedenfalls falls die Region keine akzeptablen Begründungen dafür hatte. Das Arbeitskoordinationskomitee war für die Verteilung der für die vereinbarten Maßnahmen notwendigen Tätigkeiten zuständig, zumindest wenn sich das nicht organisch begab. So benötigten beispielsweise die regionalen Baukollektive vorübergehend einige zusätzliche ArbeiterInnen, um all die Wassergruben für Auffangbehälter und Versickerung auszuheben. Das Arbeitskomitee sorgte auch dafür, dass Bo neben der spannenden Tätigkeit im Trinkwasserkomitee, für die Bo etwa 10 Stunden pro Woche nutzte, auch andere, weniger beliebte Tätigkeiten wie Straßenreinigung zugeteilt bekam. Eine Arbeitszuteilung war kein Zwang und das Komitee nahm auf persönliche Vorlieben Rücksicht. Doch da die Rotation unbeliebter Tätigkeiten als sinnvolle und faire Vereinbarung galt, widersetzte sich dem kaum wer. Die Einrichtung des Trinkwasserkoordinationskomitees lag nun schon 2 Jahre zurück. Der Verbrauch war deutlich reduziert worden. Die Versorgungslage war jedoch nach wie vor kritisch. Bo hatte Lust, sich auf einem anderen Gebiet einzubringen, das weniger von Knappheit betroffen war. Und die Verantwortungsrotation sah sowieso vor, dass eine andere Person Bos Stelle im Komitee einnehmen sollte. Bo hatte heute frei und schlenderte mit Finn, einer Freundin, durch das große Bekleidungsverteilerzentrum der Region, um nach Sommerhosen und neuen Schuhen zu suchen. Sie fanden schnell ein paar passende Hosen in einer Ecke mit gebrauchten Kleidern. Wegen Bos spezieller Fußform wollte Bo die Schuhe lieber Maß anfertigen lassen. So ließen sie Bos Füße neu vermessen und suchten im Internet ein passendes Modell aus. Die Bestellung würde in 2 Wochen in Bos lokalem Verteilerzentrum abholbereit sein. Finn war in einer Smartphone-Fabrik tätig, die reparaturfähige Geräte herstellte und Defekte reparierte. Die Fabrik deckte den Bedarf des ganzen Kontinents, der einerseits wegen höherer Langlebigkeit der Geräte und andererseits wegen der Kontingente von knappen Rohstoffen im Vergleich zu vor der Revolution stark zurückgegangen war. Das Fabrikkollektiv beobachtete die Statistiken von Neubestellungen und Reparaturanfragen genau, um daraus den Bedarf für die nächsten Monate und Jahre abzuschätzen. Das war auch für die Lieferketten wichtig, denn die Produktion brauchte viele Teile aus anderen Fabriken, die wiederum auf Teile und Rohstoffe von anderen Kollektiven weit über den Kontinent verteilt angewiesen waren. Bo hörte interessiert Finns Erzählungen zu den Lieferketten zu. Grundsätzlich funktionierten die Lieferketten so, dass Zulieferer erst einmal von etwa gleichbleibendem Bedarf ausgehen, wenn nicht Produktionsstätten veränderten Bedarf durch sich ändernde Stückzahlen oder sich ändernde Produkte oder Produktionsverfahren anmelden. Auch Veränderungen in der Einschätzung der Knappheit von Rohstoffen und damit verbundenen Kontingenten können Lieferketten beeinflussen. All diese Informationen sind transparent für alle Beteiligten einsehbar. Durch diese offene Kommunikation sind die Lieferketten gut aufeinander abgestimmt. Die Lieferkettentransparenz hat zudem den Vorteil, dass die faire Verteilung knapper Güter in die Regionen überprüft und angepasst werden kann. Wie Bos Kollegin merkte auch Finn, dass Bo etwas depressiv verstimmt war. Bo meinte, es könne an der langen Beschäftigung mit dem knappen Gut Wasser liegen. Sie gingen gleich zusammen zu einem nahegelegenen Gesundheitszentrum. In einem Gespräch mit einer Person dort wurde beschlossen, dass Bo zunächst von Arbeitszuteilungen befreit und wöchentliche Besuche von einer Psychotherapieperson bekommen wird. Bo musste sich um nichts weiter kümmern. Die wöchentlichen Besuche sowie die Kur- und die Therapiegruppe, die die Therapieperson für Bo organisiert hatte, halfen. Gemeinsam fanden sie nach einigen Monaten einen neuen Arbeitsbereich in einem Gemüseanbau, in dem Bo 2x in der Woche aushalf. Bo hatte Freude daran, die Pflanzen beim Wachsen zu unterstützen. Während der Kurzeit hatte Bo gar nicht mitbekommen, dass in der jährlichen Perspektivendiskussion der Region beschlossen worden war, das regionale Forschungszentrum mit neuen Apparaturen und weiteren Arbeitskräften auszustatten, um sich langfristig an der planetaren kooperativen Forschung nach umweltschonenden Abwasseraufbereitungsanlagen zu beteiligen. Bo freute sich, dass gute Entscheidungen auch ohne die eigene Beteiligung getroffen wurden. Das war die Geschichte. Habt ihr noch mal Lust auf weitere Situationen, Rollenspiel, Diskussionen in Kleingruppen? Ich kann einmal die Fragen vorlesen und dann guckt ihr. Wasser in der Region ist knapp. Eine Gemeinschaft möchte wegen des steigenden Nahrungsmittelbedarfs Waldflächen in Ackerfläche umnutzen. Benachbarte Gemeinschaften fürchten einen negativen Einfluss auf die Grundwasserneubildung. Spielt ein Rat von Delegierten der Gemeinschaften in der betroffenen Region. Das zweite Szenario: Über den Planeten verteilt gibt es einige Weltraumenthusiastinnen, die gerne mehr über das Universum erfahren wollen. Ressourcen, die für die Raumfahrt benötigt werden, sind jedoch knapp. Was nun? Spielt die überregional vernetzte Gruppe von WeltraumenthusiastInnen, die über Lösungen nachdenkt? Und das letzte Szenario: In der Region gibt es 2 verschiedene sozialistische Wirtschaftssysteme. Erstens anarchistischer Kommunismus, zweitens Marktsozialismus. Spielt Vertreterinnen beider Systeme, die zusammenkommen, um Möglichkeiten und Grenzen der Koexistenz zu diskutieren.